So, ja, hallo Frank. Ein kleiner Gruß aus dem Süden. Heute mal auf diesem Weg. Ich denke, du freust dich. Ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag. Ja, und dass du schön immer aufpasst, was genau deine Baustelle ist, gell? Ich hoffe, ihr habt ordentlich gefeiert. Und ja, das mit dem Singen, das erspare ich euch. Oder beziehungsweise dir. Ich weiß ja nicht, wer alles mithört. In diesem Sinne nochmal ganz herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Liebe, liebe Grüße aus dem Süden, der Klaus. Ja, da hat es einfach abgebrochen hier am Ende noch des Outer City. Aber okay, wird schon irgendwie gehen. Bin gespannt, ob es ankommt. Also nochmal Servus.